Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Herzlich willkommen bei Etage 13. Da sind wir wieder zum dritten offiziellen Mal. Hallo Basti. Hallo Steffen. Ich finde schön, dass du das diesmal in die Hand nimmst. Ich bin ja von der Männergrippe befallen. Also ich sterbe in ein paar Minuten, noch während live dieser Podcast-Aufzeichnung. Aber ich höre da schon wieder ein Aber. Aber ich habe gedacht, ich entreiße dir vor schon wieder das Ruder. Deswegen nicht, indem ich gedacht habe, okay, wir stellen uns immer so ein bisschen langweilig vor, so, hey, wir sind 13. Etage, bla bla bla, ich bin der Steffen, du bist der Basti und so weiter und so fort, ne, in anderer Reihenfolge. Ich habe mir gedacht, lass uns das doch mal ein bisschen kreativ machen. Und deswegen, Steffen, aufgepasst für dich und alle auch die Aufzeichnungsgeräte da draußen, hier kommt jetzt der offizielle, in der dritten Episode, selbstgemachte, auf dem Arbeitsweg nach Hause gemachte Etage 13 Rap. Für dich, Steffen. Super. Ich freue mich. Kannst du Beatboxen? Nee, ne? Brauch ich auch nicht. Nee, durch die Verzögerung wird das eh nicht funktionieren. Ja, Verzögerung im Gehirn, das hindert richtig. Auf jeden Fall. Dann fange ich jetzt mal an. Ich muss mich ein bisschen eingrooven, ja? Ja gut, ich meine, wenn ich immer singe, dann darfst du auch mal rappen. Yeah, endlich! Ich darf endlich mal was machen. Also, auf der 13. Etage reden wir uns in Rage. Herzlich willkommen in unserem Quatsch-Kokon. Steffen, der Cookie, beschreibt Disney-Filme wie andere ihren Nookie. Basti, Komiker der ersten Stunde, zockt sich durch alles, Runde um Runde. Bei uns gibt es Filme, Serien und Musik. Nur eine Regel, alles ohne Comic. Darum keinen Applaus, denn wir sind im Haus und ihr werdet schon sehen. Herzlich willkommen auf Etage 13. Sehr schön. Ich applaudiere es. Sie hören mich applaudieren. So. Ja, nett, oder? Ja. Habe ich mir so gedacht. Ist super. Dankeschön. Dann kannst du jetzt weiter fortfahren. Ich werde dir jetzt nicht mehr reingrätschen. Ja, dann kommen wir doch mal. Aber. Dann kommen wir doch direkt mal zu einem ernsten Thema am Anfang. Okay. Und zwar geht es um eine Petition, die gestartet wurde gegen Astro TV. Vorangegangen ist dabei eine Aktion des Kollektivs Peng. Und du hast von der Aktion Wind bekommen? Also erstmal hast du mich wieder darauf hingewiesen. Das Lustige ist, als du mir Bescheid gesagt hast, habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass ich mal bei Astro TV so einen Ausschnitt gesehen habe auf YouTube. Da gab es einen Ausschnitt, wo ich gedacht habe, ein Zauberer würde im Fernsehen irgendwelche Tricks zeigen, die nicht funktionieren. Von dir habe ich ja jetzt gehört, das ist ein Clown gewesen. Schluss. Es kann auch sein, dass da ein bisschen magischer Unterton mit dabei war, so magischer Unterton. So genau, ich habe auch erst gedacht, so, oh, da ist einfach so ein spinnerter Depp, der sich da ein bisschen vorführen will. Und bis es dann zum Schluss dieses Videos kam, wo dann wirklich, ich glaube, im letzten Moment der Typ dem Moderator ein Ei über dem Kopf zerbrochen hat und dann zu irgendetwas aufgerufen hat gegen Astro TV, gegen diese betrügerischen Methoden. Das ist das, was ich sozusagen ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe und das ist die Aktion, wie ich sie so ein bisschen gesehen habe auf jeden Fall. Okay, und jetzt gibt es halt auch von diesem gleichen Kollektiv diese Petition, die erreichen will, dass dass dem Sender Astro TV praktisch die Sendelizenz entzogen wird. Also auch mit dem Hintergrund, das ist ja alles Betrug und so weiter und so fort. Und den Link zur Petition werde ich auf jeden Fall auch in die Kommentare beziehungsweise in die Shownotes posten. Und ich sehe das aber immer ein bisschen zweischneidig, das Ganze. Weil natürlich ist es, wir brauchen nicht drüber streiten, das ist Betrug. Ganz klar. Da werden Leuten echt viel Geld aus der Tasche gezogen und so weiter und so fort. Aber ich finde halt, das ist schon ein bisschen zu einen Schritt zu weit, zu sagen, die Sendelizenz muss jetzt entzogen werden, weil nur so können wir diese armen Leute schützen. Ich sage immer mal, jeder Mensch hat ein bisschen Verstand. Ja? Ja. Und wenn man das nicht einordnen kann oder sozusagen darauf reinfällt, ja, die Leute dann versuchen zu bevormunden, indem man die Sendelizenz entzieht, ist halt ein bisschen ja, too much, finde ich, ja. Okay. Also mir fehlt da so ein bisschen die vielleicht die Empathität. Wie sagt man? Ich glaube Empathie. Empathie, richtig. Mhm. Vielleicht auch ein beliebtes Wort. Mit den Leuten dann, aber ich sag mal so, also wer das nicht checkt nach so und so viel Geld, was er da gelassen hat, dass das einem und es nichts hilft, ja, und dann immer weiterzahlt und sich abhängig davon macht. Ja gut, es ist halt, wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema. Also klar, sicherlich macht man sich einerseits abhängig davon. Andererseits, wie gesagt, ich sehe es halt immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, wir müssen den armen Leuten helfen, also lass uns den Sender verbieten, damit sie dann nicht mehr darauf reinfallen. Ja? Also ich würde eher rangehen und sagen, klär die Leute besser auf, dass die überhaupt nicht mehr da bestellen oder überhaupt nicht mehr da anrufen, dann wird sich das Problem mit der Zeit von allein lösen, weil wenn die keine Einnahmen mehr haben, dann rentiert sich der Sender auch einfach nicht mehr. Ja? Ja, das ist ja dann sozusagen, was du vorschlägst, ist dann ja ein Appell an die Menschen, sich nicht so dumm zu verhalten. Mhm. Ich muss dazu sagen, vor Astro TV gab es ja auch das berühmte 9Live-Phänomen. Mhm. Da wurde ja sozusagen mit der Verlockung, es ist ja wie mit Lotteriespielen, tut mir leid, ich bin kein Freund von Lotterielosen, weil die Wahrscheinlichkeit, da zu gewinnen, ist. Aber wahrscheinlich spiele ich immer ein Lotto, wenn ich ganz verzweifelt bin. Mhm. aber bei 9Live ist ja ähnlich, ne? Du rufst an und da sind Lösungen drin, die auf die würdest du nie kommen und sowas in die Richtung. Ich gebe dir recht. In dem Sinne, dass ich sage, bei Astro TV kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe Astro TV nie großartig gesehen, bis auf die Oliver Kalkofe-Parodien, dass dort auch Leute anrufen, die in einem geschäftsfähigen Schrägstrich so einem Alter sind, dass sie auch eigentlich im Hinterkopf haben müssten, okay, das ist jetzt ne, astromäßig irgendetwas, das könnte auch, wenn man so hohe Preise für jede Minute voraussetzt, eine ziemlich teure Angelegenheit werden, dass man das sozusagen in Relation hält. Mhm. Das sollte eigentlich möglich sein, finde ich jedenfalls in dem Lebensalter. Anders ist es, wenn halt da auch Kinder anrufen würden oder ältere Erwachsene, weil ich zum Beispiel, weiß nicht, es gibt ja auch den Enkeltrick, den ich in der letzten Folge mal erzählt habe, da finde ich es dann schon wieder schwieriger, weil man muss ja auch sagen, je älter man wird, ne, desto mehr müssen andere Menschen für einen übernehmen. Bei Kindern ist genauso, aber wo man in einem geschäftsfähigen, normalen Alter ist, gebe ich dir gewissermaßen recht. Das Problem ist, es wird Menschen geben, die denken, okay, ich habe Probleme in meinem Leben und ich glaube an irgendetwas Astromäßiges. Da gehen natürlich direkt so eine Nische rein, um so gewisse Esoteriker anzusprechen, die einfach nur ein gutes Gefühl verkaufen wollen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal ganz plump bin, nicht anders funktioniert Prostitution. Und davon hast du wahrscheinlich mehr. Das ist jetzt eine provokante Meinung, ich weiß, aber da hast du wenigstens eine Dienstleistung. Hier ist ja wirklich so, es wird dir vorgegaukelt, die Leute hätten irgendeine Verbindung zu irgendetwas. Wie gesagt, nie großartig gesehen, ob es nur Heilsteine sind, Edelsteine oder Gott oder sonst irgendetwas. Und ich sehe das ähnlich wie du. Tarotkarten. Ich sehe das ähnlich wie du. Alles zu verbieten, was schwierig ist, würde ja auch letztlich wieder eine Bevormundung von den Leuten mit sich bringen, die wissen, dass das schwierig ist. Das ist natürlich bei Astro TV eine schwierige Sache. Es gibt aber auch Menschen, die gerne mal Poker spielen gehen. Ne? Die entweder wissen sie das Risiko oder nicht. Das ist ja dasselbe Spiel, selbe Phänomen bei Glücksspiel, was ich ja gerade bei 9Live auch gesagt habe. Ja. Wo fängt die Grenze an, etwas zu verbieten? Wo erziehe ich den Menschen? Und wo kann ich ihm sozusagen noch vor etwas schützen? Und das ist wirklich sehr schwierig. das zu dieser Aktion. Ich muss aber zugeben, ich finde die Art, so sich reinzuschmuggeln mit solchen Aktionen, finde ich sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen weniger. Also die Aktion an sich finde ich sehr gut, weil sie macht im Grunde das, was ich ja gesagt habe. Sie schafft Aufmerksamkeit und das Thema war zumindest mal präsent in einigen Medien. Aber ja, es sollte halt mehr noch mehr Aufklärung in dem Fall vielleicht stattfinden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ist schwierig, das durchzusetzen und das natürlich auf die Medien zu transportieren. Sicherlich. Ne? Ja. Aber von diesem ernsten Thema habe ich gedacht, von mir in Verlängerung, ich habe mich auf der Seite metronaut.de mal einen Artikel dazu angeguckt, der ist relativ kurz. Dazu gibt es auch Kommentare. Und da wir beide ja jetzt sehr pro waren für diese Aktion, aber natürlich immer es noch zweischneidig sehen, gibt es jetzt hier eine Meinung, die will ich ein bisschen vorlesen. Die ist eher so, dass das die ganze Aktion eigentlich an sich auch eher schlecht ist. Wir können gucken, ob wir vielleicht über diese Meinung kurz diskutieren oder einfach sagen, wir lassen das mal so stehen, weil danach folgen noch zwei Kommentare, die sind relativ kurz. Die würde ich gerne einfach nur mal vorstellen, um auch so ein bisschen durchzudringen. Wie ist das, wenn solche Sachen im Internet landen? Weil typisch an diesem Beispiel für ein Mensch versucht mit etwas Provokanten aufzufallen, wird immer kommentiert im Netz. Und ich finde, die drei Kommentare, die dazu hier gekommen sind, das waren insgesamt 7 Kommentare, die sind schon so ein bisschen prägend für das Phänomen Internet, wenn dort etwas passiert. Ich versuche es abzukürzen, wo ich gerade sehe, wo es einfach zu langweilig wird. Okay, ich lese den Kommentar von der U.Berger vor. Ich werde sie kurz abkürzen, auch wenn der ganze Name im Blog drin steht. Liebe Aktivisten, hier meine Meinung. Ihr habt euch live im Fernsehen selbst lächerlich gemacht. Auch muss ich euch sagen, dass ihr sehr schlecht recherchiert habt. Vielleicht nicht, was die Geldgeber dieses Unternehmens angeht. Das steht auch hier nicht zur Diskussion. Aber die Aussagen von euch waren nicht stimmig. Es werden keine Heilversprechen gemacht. Vielleicht gab es das früher einmal, das ist lange vorbei. In der Live-Sendung wurde gesagt, die Berater verdienen 5 Euro pro Minute, einer von tausenden, ja. Später hieß es dann von eurer Seite, bis zu 5 Euro. Das hört sich wieder anders an. Ansonsten haben die Kunden die Wahl ab 79 Cent pro Minute aufwärts gemischt. Der Kunde hat die freie Wahl, wen er zu welchem Preis anruft. Und wenn er bereit ist, 4,99 Euro pro Minute zu zahlen, ist das sein freier Wille. Zum Thema Sucht. In vielen Bereichen besteht Suchtgefahr. Alkoholverkauf in fast allen Läden an Jugendliche, die dann in Sucht geraten. Drogen, wenn ihr von Peng oder wie ihr euch nennt so mutig seid, warum lässt ihr euch da nicht mal ins Drogenmilieu einschleusen und deckt Dealer auf? Viele Fragezeichen. Wo ist da euer großer Mut geblieben? Es gibt auch Spielcasinos, die Menschen in Sucht treiben. Habt ihr mal nur dran gedacht? Oder seid ihr für solche Bereiche nun doch zu feige? Jedenfalls war das bei Astro TV eine Lachnummer und total schlechte Recherche. Das sei gesagt an Priska Patchouli, der die das geschrieben hat. Ich weiß leider nicht, ob Priska ein männlicher oder weiblicher Vorname ist, deshalb die Wahl der oder die. Ursula B. Jetzt habe ich den Namen verraten. aber kurz, ich gebe kurz wieder, was sie sozusagen gemacht hat. Sie hat ja, wir haben ja schon ein paar Übereinstimmungen mit ihr gehabt. Was ich aber so typisch finde zum Schluss ist, und das macht es sehr, sehr schwierig, bei solchen Sachen überhaupt im Internet was zu sagen. Sie fängt nachher ein ganz anderes Fass an, auch noch reinzubringen. Also wir beide finden ja die Aktion, wenn ich rausgehört habe, richtig gut. Sie sagt, ja, aber warum macht ihr das denn nicht mal im Drogenmilieu? Das ist diese Argumentation, hier gibt es einen Missstand in Deutschland, ne? Astro TV, aber warum kümmern wir uns nicht alle mal um die Kinder in Afrika? Die sterben da. Das ist immer dieses Totschlagargument, finde ich, für so eine Sache. Im Endeffekt könnte man auch einfach bei unseren Sachen sagen, okay, es sind alles Luxusprobleme, aber es sind halt auch Probleme, weil auch hier ein Problem besteht. Punkt. Und das ist, finde ich, so was so typisch ist für so Internetkommentare. Es gab dann halt hier auch im Nachgang noch von dieser Autorin kurz den Hinweis, dass sie nur ein Blog ist und nur über die Aktion berichtet und nicht selber Peng ist. Und ganz zum Schluss, und da setze ich jetzt einfach die Klammer mal unter dieses Thema, damit wir jetzt auch nicht zu lange damit verbringen, aber es ist ein sehr interessantes Thema, aus dem jeder sich mal auch diese Petition angucken kann. Schreibt ein gewisser Moinsen auf den Kommentar von der Autorin, die einmal in einem Satz geschrieben hat, auf dass die Engel weiter heilen und hell sehen, schreibt Moinsen, auf das in Anführungszeichen, weil die Priska Paschule hat auf dass die Engel weiter heilen mit einem S geschrieben. Und Moinsen mit auf das mit Doppel-S. Und da denke ich mir, das sind die typischen Sachen. Zuerst kommt einer, der sich beschwert, das ist ja auch okay, macht dabei ein neues Fass auf, dann wird korrigiert gelesen und dann kommt einer, der ist super kritisch, der will dann nur die Leute in ihrer Rechtschreibung kommentieren. Und da denke ich mir selber, nee, solche Rechtschreibsachen sind die Sachen, die kann man als Kommentare auch einfach weglassen, weil die haben nichts zur Sache Neues zu bringen. Ja, richtig. Tut mir leid, das sehe ich so und da bleibe ich auch dabei, weil es einfach unnötig ist. Ja. Richtig. Also du verlinkst zur Petition und du kannst jeder kann sich dann nochmal Das gebe ich dir auch noch mit und jeder kann sich ja nochmal seine eigene Sache überlegen, ob dann halt das sinnvoll ist, diese Aktion. Ja klar, also ich will jetzt hier auch, klar, also jeder soll sich das selber überlegen, aber es soll halt drüber nachgedacht werden. Das ist einfach das, weswegen ich es ganz gern mal hier besprochen haben wollte. Okay, das Thema haben wir. Ein Häkchen. Ein Häkchen. Man muss nämlich jetzt auch manchmal ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt eine ganz tolle Überleitung, dass das Krankenhaus nicht in sich zusammenfällt. Ja. Richtig. Sehr schön. Denn sonst passiert was, lieber Basti? Ja. Sonst, ich merke, Steffen hat die Sendung gar nicht gesehen. Sonst wird er nämlich amerikanischer Präsident der Vereinigten Staaten. Das ich habe die Sendung gesehen, natürlich. Hallo. Hast du auch die dritte Staffel? Schon die Folgen, die jetzt gekommen sind? Nein, die aktuelle Staffel leider noch nicht. Ja, wir reden natürlich von Steffens Kartenhaus von House of Cards und da ist mittlerweile hat die dritte Staffel angefangen auf Sky, kann man sich das im Moment angucken und das ist das Blöde daran, ist eigentlich eine Netflix eigene Serie und die Rechte hat sich aber Sky zuerst geholt hier in Deutschland und somit kommen die Erstausstrahlungsrechte leider bei Sky, ist ein bisschen doof, finde ich, aber gut, für Netflix-Kunden kann man ja die Zeit sich mit Better Call Saul überbrücken. Aber warum wurde das gerade erwähnt? Ja. Komme ich gleich nochmal hin. Mach jetzt mal dein House of Cards. Super. House of Cards, worum geht's? House of Cards ging am Anfang, so in den ersten Staffeln darum, dass der Senator Francis Underwood versuchen wollte, was wollte in der ersten Staffel nochmal? Er wollte Vizepräsident werden, genau. Richtig. Und ob er das dann geschafft hat, das könnt ihr euch dann alle selber reingucken. Und mit ihm ist seine Frau dabei, die, glaube ich, für eine karitative Einrichtung noch gearbeitet hat in der ersten Staffel. Ja. Und es auf jeden Fall so ist, dass sie auch so ein bisschen, also Frank Underwood muss man einfach sagen, Francis Underwood ist sehr intrigant. Das Schöne an dieser Sendung ist einfach, er weiß, wie er Leute ausnutzen kann und vor allem, er redet mit dem Publikum. Richtig, er erklärt es richtig. Genau, er durchbricht die vierte Wand, sagen wir so schön dazu, bei uns im Dramabereich und spricht zum Zuschauer und erklärt immer so ein bisschen, was er gerade antut. Und dabei ist es Kevin Spacey und Kevin Spacey ist einfach perfekt für diese böse, durchtriebene Rolle und der alles für die Macht tut. Und in der dritten Episode ist das Schöne, er ist jetzt amerikanischer Präsident. Das ist jetzt kein Spoiler, weil in der dritten Staffel ist er amerikanischer Präsident. Denn die zweite Staffel hat sehr schön aufgehört mit dem Bild, wo er am Tisch ankommt, auf den Tisch klopft, zweimal Gänsehautmoment, super Gänsehautmoment. Ich habe gedacht, so geil, er hat es endlich geschafft, obwohl er ein Arschloch ist. Und dann geht's da auch weiter. Und jetzt muss ich eins sagen, normalerweise würde man davon ausgehen, okay, sein Ziel war es ja wirklich, die machtvollste Position zu kriegen und die würde da aufhören. Ich glaube auch, dass das Original, das basiert ja auf dem Original, das früher gelaufen ist, glaube ich, nicht weitergegangen ist. Da mache ich aber ein Fragezeichen, das weiß ich nicht. Bei BBC lief das im Original, ne? Genau. Glaube ich. Das war dann über den Prime Minister, oder? Genau, müsste in die Richtung gewesen sein. Ich glaube, da war das Amt zu kriegen selber das Ziel und dann war es auch soweit. Nehme ich jetzt einfach mal an, klärt mich auf, wenn es anders ist. Ja. Und hier ist es so, es geht weiter. Und ich habe natürlich gedacht so, wenn am Höhepunkt von so einer Sache, die er erreichen kann, weitererzählt wird, kann es ja eigentlich noch bergab gehen. Und das Schöne ist, das tut's nicht. Okay. Ich habe die ersten Folgen angeguckt und die Grundsituation ist, er ist Vizepräsident, aber er ist dadurch, dass er einfach nur stellvertretend er ist Präsident geworden und dadurch einfach nur, weil er Vizepräsident ist und der alte Präsident abgedankt hat, ist er in diese Rolle reingekommen. Er will gewählt werden, oder? Genau, in die Richtung kann es gehen. Okay. Er möchte wiedergewählt werden. Mhm. Und die Umfragewerte sind nicht gut, sprich, er muss irgendwie gucken, dass er sich jetzt seine Macht wiederhält, denn die beginnt zu bröckeln. Und das ist richtig, richtig spannend. Neben Francis Underwood und Claire gibt's dann noch Doug aus der letzten Staffel. Der hatte immer so ein gewisses Alkoholproblem. Das ist so ein Glatzköpfiger. Der hat immer für den Präsidenten zugearbeitet. Ist aber in dem Fall im Moment noch außer Gefecht. Ich kann leider nicht mehr genau nachempfinden, warum das so gewesen ist. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, wieder mit Alkohol angefangen hatte. Ja, und hat auch einen Selbstmordversuch irgendwie. Genau, das war sowas in die Richtung. Da habe ich mir schon was in die Richtung was gedacht, aber ich konnte mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Mhm. Und kurz gesagt, es geht weiter, es ist spannend. Bei der zweiten Staffel habe ich zwischendurch gedacht, geht das gut weiter? Aber da gab es ja auch so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so, wow, Mhm. Aber die werde ich jetzt nicht erwähnen. Ja. Der Schlussmoment gleich haben am wir Anfang jetzt schon erwähnt. Von der zweiten Staffel im Übrigen, ne? In der allerersten Folge. Genau, gab es einen Beispiel. Moment, wo ich denke, oh, scheiße. Und das, ich denke mal, das wird irgendwann auch nochmal aufgegriffen, weil das muss ja irgendwie auch nochmal im Hintergrund. Ich meine, das hat man in der zweiten Staffel immer mal wieder so hochgespült bekommen, aber genau. nicht wirklich effektiv. Ja. Genau. Aber bevor wir jetzt geheimnisschwurbelig wie Miraculix rum experimentieren. Wir sind in Etage 13, wir dürfen das. Ja. Gehen wir doch geheimnisvoll weiter und ich sag einfach nur von mir aus zusammenfassend weiterschauen. Auf jeden Fall. Gut, danke für den Tipp, weil ich hatte nämlich dieselben Bedenken wie du jetzt gerade. Weil ich dachte dann auch, gut, er hat sein Ziel erreicht, was soll ich jetzt noch weiter erzählen denn? Aber es stimmt natürlich. Also klar, er ist ja da über Trick 17 reingekommen, quasi hintenrum. Und in die Etage 13. Richtig. Und ja klar, er wird natürlich versuchen, seine Position so auszubauen, dass das Volk ihn will, ja? Wahrscheinlich. Genau. Okay, gut. Ganz kurz nochmal zu Better Call Saul. Ja. Hab ich jetzt mal angefangen. Ja. Also ich habe jetzt die erste Episode und die erste Hälfte von der zweiten. Oh, Basti ist still. Ah, jetzt. Und ja, ist richtig super. Also mir gefällt es sehr gut, weil es tatsächlich in einem sehr ähnlichen Stil ist wie auch sag schnell Breaking Bad. Ja. Und natürlich auch Figuren auftauchen, die man schon aus Breaking Bad kennt, neben ihm jetzt natürlich. Genau. Du hast ja den Mike schon erwähnt, aber auch der, wie heißt der denn? Der Mexikaner? Gut, vielleicht bist du schon weiter als ich. Hast du die erste Folge gesehen? Ich habe die erste und die erste Hälfte von der zweiten gesehen. Achso, ich muss zugeben, an den Mexikaner konnte ich mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Da ist mein Gedächtnis dann wieder zu schlecht für. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mexikaner ist. Jedenfalls der auch das Drogenkartell mit. Ach, vom Dezernat oder was einer? Hm? Vom Drogendezernat? Nee. Der nicht vom Dezernat, sondern von der Gegenseite. Los Polos Hermanos, der? Nee. Okay, nee, dann bin ich raus. Der andere. Egal. Okay, keine Ahnung. Die Episode heißt sogar wie er. Kannst mal gucken. Die zweite Episode heißt genau wie er. Du redest hier wie immer mit einem Demenzkranken. Nee, auf jeden Fall Mike. Mike, finde ich, ist dann doch schon eher prägend, dass der mit dabei ist auf einmal. Ja. Das fand ich richtig gut. Ja, wie gesagt, den anderen kannte ich jetzt halt auch schon von Breaking Bad. Bin halt mal gespannt, wer da noch so auftaucht. Ja. Also es ist gut gemacht. Ja, ja er, vor allem... Er, gut, er versucht ja ganz am Anfang diese Nummer abzuziehen mit den beiden Jungs, die da praktisch den Skateboard... Genau. Und sie kommen ja bei die ältere Dame nachher. Die ja, wo sie denken, die können sie jetzt ausnehmen, quasi. Ja. Mit Schadensersatz. Und ihr Enkelsohn war schon bei Breaking Bad. Ah ja, okay. Das, hätte mein Gedächtnis nachgelassen. Also du musst vielleicht noch erklären, der Skateboard-Trick bestand daraus, dass Saul, also der spätere Saul, der Chuck McGill, der Jimmy, Chuck ist der Bruder. Ja. Jimmy heißt er, glaube ich. Genau, James McGill, Jimmy. Ich nenne jetzt mal Jimmy einfach. Dass der Jimmy einfach zwei Skateboarder vermeintlich angefahren hat. Mhm. Und die beiden haben halt einfach so getan, als hätten sie sich anfahren lassen. Mhm. Und dementsprechend hat der eine einen Beinbruch. Aber der spätere Saul kommt einfach krass dahinter. Mhm. Spannt die beiden dann spannt sie im Laufe der Folgen einfach ein. Mhm. Und will versuchen dann sozusagen mit den beiden Jungs, ja, man kann schon sagen, so ein kleines krummen Deal abzuziehen, indem er halt sozusagen die Frau, die sie umgefahren hat, auf Schadenersatz erklagt und dann kommt halt nachher der Enkelsohn dazu und dann wird es ein bisschen prekär, muss man schon sagen. Da wird es echt ein bisschen spannend. Genau. Ja, und dann geht es eigentlich schon knallhart in die Richtung, wie eigentlich die ganze Zeit auch Breaking Bad so halb funktioniert hat. Also immer so mit, wir kommen jetzt in eine Situation, die wir überhaupt nicht mehr einschätzen können und ja, also es ist gut gemacht. Später roter Faden, weil ich schon ein bisschen weiter geguckt habe, ist einfach, dass Jimmy darum geht, eine gewisse Familie zu vertreten oder aus diesem Fall versuchen will, wieder rauszukommen. Das wird auch schon in der ersten Folge so ein bisschen klar. Mhm. Und er immer im Zwist steht mit seiner früheren Anwaltskanzlei, in der sein Bruder früher mitgearbeitet hat und er auch. Mhm. Und sein Bruder ist halt einfach die ganze Zeit zu Hause. Und genau, ja. Ich will jetzt nicht sagen, was er hat, aber er traut sich nicht aus dem Haus raus. Und das sind so die Welten, in denen... Typ. Genau, so in der Jimmy so ein bisschen agiert und es ist sehr gut gemacht. Am Anfang habe ich auch gedacht, aber es ist gut. Suchtpotenzial ist da. Gut. Ja, werde ich auf jeden Fall auch weiter gucken. Interesse ist geweckt. So. Yes. Ja, wo wir bei teuflischen Masterminds sind gerade, Evil Genius. Sagt hätte ja auf was? House of Cards besser gepasst, ne? Hab ich mir die ganze Zeit überlegt. Aber gut, du bist ja heute der Überleiter. Nee, ich hab von Evil Genius... Du darfst auch gerne mal, also ich meine. Nee, ich jag mich da ganz raus. Bei mir kommen nur immer diese Klischee-Überleitungen rüber. Evil Genius, noch gar nichts gehört. Du berechst mich jetzt da wirklich eiskalt mit deinem echt? Kranken Genie. Noch nie. Also, nie. Evil Genius war ein Spiel, das gab es gefühlt Ende der 90er, vielleicht Anfang der 2000er. Das habe ich mir jetzt auch aktuell aus diesem Anlass einfach nochmal runtergeladen, weil ich das einfach nochmal anspielen wollte. Jetzt denken Sie sich den Podcast jetzt schwarz-weiß. Bitte was? Ich habe gesagt, denken Sie sich jetzt den Podcast in schwarz-weiß. Ja, ja genau. Und dieses Spiel habe ich dann halt also jetzt auch nochmal ein bisschen, also die, nicht die Online-Variante gespielt, sondern auch nochmal die alte Version. Es geht im Grunde darum, dass du... Im alten Spiel zumindest, dass du ein Imperium aufbaust, ein verbrecherisches Syndikat und verbrecherische Aktionen durchführst. Ne? Und du kannst dir halt währenddessen eine gewisse Armee aufbauen mit Helfern. Also im Originalspiel werden die kleinsten Helfer noch Bauarbeiter genannt, weil die im Grunde nichts anderes machen, als Bauarbeiten durchzuführen. Also die bauen halt praktisch deine Basis aus, so wie du ihnen das vorgibst. Und du kannst aber im Laufe des Spiels immer mehr Handlanger dazu nehmen, die dann halt auch verschiedene Tricks drauf haben, also Leute manipulieren können und so weiter und so fort. Und natürlich gilt es auch, die Basis vor den feindlichen Agenten zu beschützen. Ist also eine typische Aufbausimulation. Ja, also im Grunde ist es sowas wie eine Aufbausimulation, genau. Und du hast halt immer noch so ein paar kleine Missionen nebenher und kannst auch Leute entsenden, um irgendwelche kriminalistischen Aktivitäten durchzuführen. Im Grunde bist du der Gegner von James Bond. Also es ist eine James Bond Parodie im Spiel. Ja. Wie heißt der? Wie heißt der James Bond da? Keine Ahnung. Du mit deinen Fragen immer. Jimmy Bondage. Du bist im Bondage-Fieber gerade, ne? Ja, war ja, eigentlich total. 50 Shades of Grey. Sehen Sie dazu auf der komiker.de. Ja, und so weiter und so fort. Sie wissen Bescheid. Genau. So, und jetzt hat Rebellion Studios, heißen sie, glaube ich, die Macher hinter dem Spiel, haben gesagt, wir bringen das Ganze jetzt auch noch mal als Online-Variante raus. Und das ist natürlich so das typische Klick-Spiel, wie man, oder das Spielprinzip, wie man spätestens seit Farmville oder sonstigen ähnlichen Leuten kennt. Das heißt, wir kriegen halt auch unsere Basis und müssen diese ausbauen mit verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Möglichkeiten, um praktisch unsere Gegner auszutricksen oder verschiedene Missionen zu erledigen. Gibt es da Gegner, die auch, also der Gegner ist dieser James Bond-Typ, ist das nur ein Agent oder gibt es dann auch Polizei oder wie funktioniert das? Also keine Ahnung, wie es jetzt bei dem Online-Spiel weiter fortgesetzt wurde, aber ich glaube, bei dem Originalspiel war es tatsächlich immer so ein Geheimagentenverschnitt im Grunde, ja. Also James Bond-like. Ja. Okay. Und die kommen dann halt in deine Basis und du musst halt versuchen, diese Basis mit Hilfe von verschiedenen Waffen oder wie gesagt Handlangern oder sonstigem zu schützen. Also kannst dann auch verschiedene Waffen aufbauen, verschiedene Fallen aufbauen und so weiter und so fort, Piranha-Becken und so weiter und so fort, die ganzen klassischen Dinge. Und klar, das dauert nun in der Online-Variante alles ein bisschen länger, weil du musst ja dann erst wieder... Free-to-play, win-to-play, was ist es? Ja, das ist so ein Free-to-play, aber du könntest theoretisch auch Geld reinwerfen, wenn du willst, aber das tue ich natürlich nicht. Ja, also du kannst aber dann auch Missionen skippen, wo es an Gegenstände geht, die praktisch diese Währung benötigen, die man für Geld erwerben müsste. Oder halt für Spielfortschritt immer mal ein bisschen was von abbekommt. Aber gut, ich werfe da jetzt kein Geld rein. Ich spiele es halt einfach nur so. Offline. Die Offline-Variante ist dann... Oder spielst du nur online? Ich spiele auch die Online-Variante, aber halt die Free-Version. Also ich schmeiß da kein Geld rein in dem Sinne. Ja, mich würde es halt nerven. Ich weiß ja nicht, wie lange es dann dauert, bevor du irgendwie eine Mission fertig hast, dass du da 9 Stunden warten musst. Es geht ganz gut soweit. Also ich bin jetzt noch nicht so an die Grenzen gestoßen, dass ich sagen müsste... ich müsste jetzt unbedingt da Geld reinwerfen, um weiterzukommen. Okay. Man muss halt ein bisschen Geduld haben, aber man spielt so ein Spiel ja dann auch irgendwann nur noch, sage ich jetzt mal, 5 Minuten oder so, und dann lassen wir es erstmal wieder ruhen, bis halt die Missionen abgeschlossen sind und so weiter und so fort. Okay. Ja, klingt interessant. Ich habe letztens mal auch irgend so ein Mafia-Spiel, das ist, glaube ich, auch so irgendwie bekannter gewesen. Ich weiß leider gerade den Namen nicht. Aber das hat mir nicht so gefallen. Kommt, glaube ich, immer auf die Aufmachung von mich an, weil ich ja auch in letzter Zeit wieder im SimCity-Fieber war. Mhm. Aber du baust da jetzt nicht selber Gebäude auf und oder es geht wirklich nur darum, die Gebäude sind alles da, du hast eine Draufsicht und du guckst, dass du da und da Handlanger einteilst und so weiter und so fort. Also steuerst den Mafia-Boss, Mac-Oberboss, und du kämpfst gegen Jimmy McBondage. Mhm. Okay. Richtig. Ja, klingt gut. Also, könnte ich mir vorstellen. Simulationsmäßig mache ich ja auch mal gern. Ja, okay, schau es mir mal an. Du werde mein Freund. Ach so. Dann spiele ich es offline. Ja, das Offline-Spiel kostet aber auch Geld. Wie viel? Weiß ich jetzt gar nicht, was das. Ich hatte es bei Steam mir nochmal runtergeladen. Ja. Ich weiß es aber nicht mehr, wie viel es kostet, weil ich hatte es auch schon länger mal bestellt, weil ich das, wie gesagt, früher schon mal gespielt hatte. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Musst du krass, mal gucken. Dass du Sachen außerhalb des Disney-Sales kaufst. Ich hätte gedacht, auch auf Steam würde dein Disney-Fetisch weitergehen. Aber gut, lass uns vom Fetisch weggehen. Ich gesehen, die Sachen, aber die haben mich jetzt alle nicht so gereizt. Ja, okay, lass uns über das nächste Thema nehmen. Ich wünsche mir natürlich wunderschöne Disney-Spiele. Ja. Und wünschen ist ja so ein bisschen das Stichwort, um was es bei uns als nächstes geht. Ja. Bastis Lieblingsrubrik, die Wunsch-News des Monats. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzag. Ich wünsche mir eine Coca-Cola Light-Variante, die schmeckt wie echte Coca-Cola. Danke, Steffen Liebschner. Ich wünsche mir, dass Wahrsager nur noch Voraussagen für ein halbes Jahr in der Zukunft machen können. Und wenn das Vorhergesagte nicht eintritt, müssen sie dafür Strafe zahlen. Steffen. Danke, Basti. Ich wünsche mir, dass die italienische Comicreihe Pippo Reporter gesammelt im LTB Premium erscheint. Zurück zu Basti. Es geht ja auch nicht ohne Disney, ne? Danke, Steffen. Ich wünsche mir, dass endlich rausgefunden wird, ich wünsche mir, dass endlich rausgefunden wird, dass im Universum nicht das Nichts vorherrscht, ne? Das allumfassende Nichts, sondern. Gut, dass du es nochmal erklärst. Danke, Basti, für diese wunderbare Idee. Und ich wünsche mir ein Löffelei. Danke, Steffen. Ich wünsche mir, dass nicht mehr Körber und Hammes für die Medienkuh ihre Nachnamen hergeben, sondern dass Basti und Steffen, also unsere beiden Vornamen, dann wären nämlich Steffen und ich zusammen zwei richtige Medienbusen. Das waren die Wunsch-News des Monats. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzag. Ja, super, danke, Basti. Danke, Steffen. Das sind so bestimmte Signalwörter, bei dir gibt, mit denen man dich wirklich aus der Reserve locken kann. Guck mal, das, was ich hier bekommen habe. Endlich Eier? Gerade aus dem Nichts. Ich habe ein Löffel Eier bekommen. Manchmal werden unsere Wunsch-News direkt. Und dürfen wir jetzt etwa live verfolgen, wie du ein Löffelei isst? Obacht, ich habe eine kleine Überraschung reingesteckt. Es ist eine Bohne. Zwinki, zwinki. Damit schockst du mich nicht, weil ich weiß genau, dass da keine Bohne drin ist. Und, ja, wir dürfen jetzt beim Essen zugucken, sehe ich gerade schon. Genau, du kannst aber in der Zwischenzeit einfach mal über ein angespieltes Thema philosophieren. Ja. Meine Damen und Herren, bevor aber das passiert, eine kleine Warnung in eigener Sache. Sie hören jetzt den Wir-Essen-Was-Podcast, während Steffen Liebschner ein Löffelei isst, dieses der gewünschte jetzt Löffelei. Ganz nah an dem Mikrofon schmatzt, isst Bastian Richelzagen Chips. Lecker. Mein schmeckt geiler. So eine Diät ist richtig anstrengend, Steffen. Richtig geil mit Masse. Habe ich letztens auch gegessen, ist sehr lecker Löffelei. Ah, scheiße, schmeckt das geil. Also, ich hatte ja mal so ein Billo-Löffelei von Aldi. Ja. Da war die Schaummasse innen so richtig hart. Da musst du, da hilft auch der Löffel nichts mehr, da musst du schon mit der Keller ran. Der ist schon rumgebogen, ja. Ja, meine Chips sind auch Markenchips. Mhm. Und ich sehe schön, wie du das Ganze in einem vertickst. Das gefällt mir. Mhm. Ja, meine Damen und Herren. Immer erstmal auslöffeln und dann die Schale hinter. Das war eine kleine Minisendung zum Thema Bastian Richelzahn und Steffen Liebschner essen während des Podcasts. Mhm. Immer eine sehr beliebte Rubrik hier in der Etage 13. Willkommen beim Weight Watchers Podcast. Ja, damit sind die Punkte durch. Richtig, du hast mich gefragt, ob ich irgendetwas angespielt habe in letzter Zeit. Das ist korrekt, denn ich bin in der glücklichen Lage. Ich habe von einem Bezahldienst, ich nenne ihn mal Bezahlkumpel auf Englisch, habe ich nämlich eine Nachricht bekommen und es gibt im Moment Heroes of the Storm von Blizzard, gibt es in der Beta-Version und ich bin ja immer froh, wenn ich sowas frühen Zugang kriege. Sind das die mit dem Zerg? Ja, das ist leider nichts mit den... Doch, die Zergs sind auch dabei, aber das hilft dir jetzt auch gar nichts. Spielprinzip. Steffen, wie soll ich dir das erklären? Mach doch einfach. Nämlich das Alt of Old School auf Offline-Variante. Also, zum Beispiel früher, ne? Da hast du ja, man hat ja so zwei Schulklassen früher gehabt. Außer da, wo du herkommst, da gab es auch nur eine Klasse. Nein, aber egal. Vier. Also vier. Vier in einer Jahrstufe. Oh, vier habt ihr sogar hinbekommen. Gut, dann nehmen wir einfach nur beispielhaft. Umgebung, alles auf Dorf X, Y. Genau, wir haben, ich nehme jetzt einfach beispielhaft in diesem Beispiel zwei Schulklassen, ja? Mhm. Beide Schulklassen haben die Aufgabe, in die gegenteilige Richtung zu laufen. Mhm. So, und dann gibt es in dieser Klasse einmal den großen Raufbold, der hat ganz viele große Stärken und der anderen Seite hat genauso einen Raufbold. Mein Name und all ist die Bulli, anderen. Aber das macht nichts. Der Bulli. Und die anderen, die sind so die kleineren Mitschüler, die dabei sind, die kleinen Nerds, die laufen gegeneinander und machen sozusagen Stellvertreterkriege. Mhm. Die großen Bullies sind sozusagen die Helden der Klasse. Und Ziel ist es wirklich, dass auf der gegenüberliegenden Seite irgendein Gegenstand von der anderen Klasse kaputtgeschlagen wird. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Mhm. Und das übertragen wir jetzt einfach mal in die Spielewelt. Blizzard hat sehr viele verschiedene Spielewelten, nämlich StarCraft, Warcraft, Diablo, das sind die drei populärsten, die mir gerade einfallen. Ich glaube, Diablo müsste sogar dir noch etwas sagen. Hm. Und Charaktere aus diesen Universen können jetzt gegeneinander antreten. Ich habe das ein bisschen ausprobiert, aber auch nur alleine mit irgendwelchen KI-Dingern, weil ich bin gar nicht so der, ist ein bisschen blöd für so Teamsachen, dass man das nicht, ich nicht gerne im Team spiele. Ich habe es halt testen können. Ich kann übrigens noch... Fünf Leuten kann ich noch einen Beta-Key geben. Ob ich dir den gebe, Steffen, das krieg ich dann nur, kriegst du von mir nur, wenn du auch sagst, du spielst mal eine Runde. So ist hart was los, hä? Und, ja, wenn ich den Beta-Key bekomme, dann spiele ich natürlich auch eine Runde. Ja, dann spielen wir auf jeden Fall mal zusammen. Das würde mich freuen. Mhm. Und, ja. Aber deswegen jetzt nicht weinen. Nein. Ist okay. Ist. Mach ich gerne. Ich habe jetzt halt einen Beta-Key verloren. Das trifft mich schon. Ach so, ein bisschen. Ich dachte, es wäre ein Freudentränchen. Ja, auch, natürlich. Hast du nicht ganz richtig geguckt. Das ist Freudentränchen in der Hose. Ja, ich weiß, komm. Auf jeden Fall habe ich auch ein Freudentränchen in der Hose gehabt, als ich das gespielt habe, weil es gibt natürlich berühmte Vorbilder. Es gibt LOL, es gibt Dota, das sagt vielen Leuten jetzt was außer dir, Steffen. Das sind so dasselbe Spiel mit den Klassenkameraden. LOL ist League of Legends. Genau, richtig. Und oder Laughing Out Loud, das kannst du dir halt aussuchen. Ist vielleicht für dich als ältere Generation vielleicht ein bisschen einprägsamer. Auf jeden Fall ist es so, dass du zwei Mannschaften gegeneinander spielen hast und das Spielprinzip ist dasselbe wie bei den Schulklassen. Gegenseitig was kaputt hauen. Die Leute haben Fähigkeiten, die Helden, die man spielt. Und diese Fähigkeiten müssen halt auch erstmal gesteigert werden und die hat man von Anfang an. Und es ist eine schöne Haut draufgekloppt. Im Endeffekt kannst du dir vorstellen, um auch noch ein Bild für dich zu schaffen, wenn Asterix und Obelix gegen die Römer gekämpft haben, so fühlt sich Heroes of the Storm an. Oder wie es cool die Leute nennen, HOTS. Ich wusste, dass da wieder ein Lacher fällig wird. Nicht HOTS, HOST, nee, HOTS. Ah, okay. Heroes nee, das Sprichwort heißt Storm. Ja, okay. Nicht hotzen, sondern klotzen. Aha. Wer natürlich nicht möchte. Ja, auf jeden Fall große Empfehlung, wer einen Beta-Key kriegt, vielleicht bin ich ja auch so, du kriegst auf jeden Fall einen, vielleicht sind wir so crazy drauf. Oh ja, wir verlosen die einfach. Ich weiß halt nicht, ob ich das darf, ob diese private Sache, die man mir gegeben hat, das ist ja auch mein Beta-Key. Ach so. Aber ich muss mal gucken. Aber schön, dass wir es jetzt schon versprochen haben. Wir bieten uns das jetzt eigentlich. Kannst du Blitzdingsbums rausholen? Ach, da komme ich dann nochmal auf ein Thema, erinnere mich nachher nochmal. Oder bist du durch? Dann können wir es auch gleich abklären. Erinnern und Basti passen nicht zusammen und ja, ich bin durch. Okay. Apropos Verlosen. Ja. Weil ich ja vorhin schon den Pippo-Reporter erwähnt habe. Wer Pippo ist, weiß ja, ne? Ja, Pippo ist ein Reporter. Du hast doch schon gesagt, ganz ohne Disney geht's nicht. Ja, aber das kommt doch später. Wer ist? Ja, nee, aber wer ist denn Pippo? Pippo ist der italienische Name für Goofy. Oh, ein Heuballen. Nein, aber sag mal, du hattest doch neulich was verlost mit Goofy. Genau, und jetzt hätte ich voll Bock zu frühstücken. Moment. So läuft es mir nicht raus aus der Nummer. Ich will natürlich wissen, was mit meinem Goofy-Pon passiert ist. Hat denn denn jemand gewonnen? Ja, jemand hat ihn gewonnen. Ich muss ihn nur noch informieren. Der ist noch nicht sicher darüber. Aber das sind doch Internas, Stefan. Ach so. Wir müssen doch jetzt nicht hier on Stream, on Podcast sprechen. Doch, natürlich. Also ich kläre mal auf für all die Leute, die nicht der Komiker so irgendwas gucken. Ich habe einen Goofy-Bun verlost. Der ist auch schon weg. Ich bin nur zu faul gewesen bis jetzt. Irgendjemand zu benachrichten. Es tut mir herzlich leid. Ja, damit wurde ich jetzt auch der Blamage überführt. Danke, Steffen. Ich gehe jetzt in die Nase putzen. Ich wollte doch nur wissen, ob überhaupt jemand mitgespielt hat. Ach so, du denkst wohl, ich bin nicht so erfolgreich, ja? Ich mache eine Etage 13 nur, damit ich dich ein bisschen pushen kann mit deinen Comic-Nookies, ja? Ich dachte, meine Aufgabe wäre zu schwer, das war's. Ja, richtige Antwort ist Pippo der Reporter. So. Meine Fresse. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Crossover gemacht hier, egal. Also, richtig. Guck mal, schon wieder ein Löffelei. Wow, toll, noch ein Löffelei. Ich habe mir doch nur eins gewünscht. Ah, ich glaube, das ist mein Frühstücksei. Ja. Okay. Basti hat sich gerade einen Pornobalken angezogen. Ja. Meine Damen und Herren. Wir sind jetzt bereit für Frühstückssachen. Frühstücksei? Ich esse gerade mein Frühstücksei. Steffen, ich glaube, du bist der Moderator. Wäre blöd, wenn du jetzt isst. Zu spät. Gut, du hast das Thema. Das jetzt ab. Du hast das Thema vorgeschlagen. Na gut, ich will ja auch nicht bockig sein. Schön ist, dass Steffen zum Schluss schon wieder die Motivation verliert. Das müsst ihr euch vorstellen. Wer gerne auf Disney-Filme und Charaktere steht, der ist innerlich halt auch noch ein Kind. Und auch äußerlich. Wenn ich Steffen beschreiben darf, er sieht aus... Nein, lassen wir das lieber. Also, Frühstücksgewohnheiten. Und zwar habe ich mir gedacht, es gibt ja so viele schöne verschiedene Ranglisten, was man so machen kann. Mhm. Und mir ist letztens eingefallen, mich würde ja mal interessieren, Steffen, was du dir so morgens früh reinschiebst, wenn du nicht gerade im Podcast dir ein paar Löffeleier reinziehst und das auch noch im Ganzen. Es ist ein widerlicher Anblick. Ich bin froh, dass ich die Kamera nie aufgestellt habe. Und habe mir dann meine eigene Top 3 zusammengestellt. Die von Steffen kenne ich jetzt noch nicht. Er kennt meine aber schon. Deswegen fange ich mit meiner jetzt erstmal an. Kennst du meine schon? Habe ich sie geschickt? Ja, als ob ich mir den Scheiß durchlese. Auf jeden Fall habe ich auf Platz 3 meiner Lieblingsbrotbeläge, so ist das nämlich hier, Brotbeläge, Brötchenbeläge, bei mir kommt es auch immer auf die Kombination an, ist bei mir gleichwertig dicke Salami oder Rübenkraut. Ich erkläre, Rübenkraut kann man nur zusammen mit schön viel Margarine verteilt auf einem Brötchen, und zwar auf der Unterseite eines Brötchens. Auf der Oberseite kommt natürlich mein erster Platz hin, dazu gleich mehr. Rübenkraut mit schön viel dick Margarine drauf, so schön verstreichen. Was ist denn Rübenkraut? Ernsthaft? Sehe ich aus wie ein Vegetarier? Was ist denn Rübenkraut? Rübenkraut ist auf jeden Fall kein Tier. Das schon mal zur Info. Es sind nicht geschredderte Hamster. Nein, Rübenkraut ist keine Ahnung. Ist ich habe nicht gesagt, dass ich ein Vegetarier bin, sondern dass ich keiner bin. Okay. Detail-Nerd, Basti wird sauer. auf jeden Fall, Rübenkraut ist so eine schwarze, galertartige Masse. Und das Schlimme an Rübenkraut, also die gibt es auch immer in so typischen gelben Töpfen. Und Vegemite. Wenn man, bitte? Vegemite. Vielleicht ist das dieselbe Konsistenz, aber es ist auf jeden Fall nicht. Also ich weiß, Rübenkraut ist natürlich auch vegetarisch, aber es ist jetzt, hat es jetzt nicht darauf angelegt zu sagen, hey cool, wir sind jetzt Veggie-Rübenkraut. Keine Ahnung. Kann aber sein, dass es vielleicht... Das kommt ja aus Australien. Das ist auch so eine gallertartige Masse, so wie du es halt gerade beschrieben hast. Okay. Deswegen dachte ich, das ist was in der Art. Schmeckt das würzig? Nee, das schmeckt eher süß. Sehr süß. Okay. Dann ist es was anderes. Und diese dunkle, gallertartige Masse ist schwarz und klebt halt auch einfach wie Sau. Wenn man sich eine Brotbox schmiert, eine Brotbox mit vier verschiedenen Broten, Sirup, genau. Mhm. Wenn man sich eine... wenn man sich eine Brotbox macht mit vier verschiedenen Broten und du hast ein Brot mit Rübenkraut, dann ist, wenn du die Brotbox mitnimmst, nachher alles nur noch Rübenkraut, weil dieses Zeug einfach überall hin will. Es ist wie Slimer aus Ghostbusters, nur hässlicher und ekelhafter, das jedenfalls vom Verhalten her. Ich hätte jetzt, aber oder Rübenkraut hätte ich niemals sowas wie Sirup vermutet. Kennst du Grafschafter Goldsaft? Sagt mir was, ja. Ja, das ist die typische Marke, die man für Rübenkraut kennt. Aha. Und das ist halt so ein Sirup. Kannst du auch gerne mal nach der Sendung googeln. Wir können ja gerne mal gegenüberstellen. Ich mach ein Foto von Rübenkraut und du von Vegemite. Hab ich ganz mehr da. Das hatten wir nur einmal gekauft, weil wir da so im australischen Shop waren. Okay. Dann habe ich das Zeug probiert. Also Vegemite ist schon mal nicht auf meiner Liste. Das ist, okay. Ich mag es ja ganz gern würzig und es schmeckt halt ähnlich wie Maggi pur, aber noch viel härter. Ja, also war jetzt auch nicht so mein Fall. Ich wollte es halt mal probiert haben. Naja. Dann komm ich kurz zu dicke Salami. Das ist ein Unterschied. Dicke Salami ist natürlich die schön geräucherte dicke Wurst, die du da hinliegen hast. Drumherum mit dem weißen Mantel, dass du jetzt über dicke Salami lachen musst. Also jetzt reicht's aber. Nein, da kann ich hier noch was verpflanzen. Über dicke Wurst. Da kannst machst du dann nämlich Fall auch, wenn du zu viel dicke Salami gegessen hast. Macht der Basti auch eine dicke Wurst? Haben wir hier irgendjemanden, der ihn rausziehen kann? So wie im Theater mit so einem... Egal. Auf jeden Fall... dicke Salami, super Sache. Was ich aber davon stark abgrenzen will, Beefy. Mhm. Ich habe Leute, und das habe ich auch letztens noch mal im Radio Nukular Podcast gehört, es gibt Menschen wirklich, die eine Beefy nehmen, sie auspacken aus ihrer kondomhaftigen Verpackung, so schön langsam ausziehen und dann lutschen. Die lutschen die Beefy, als wäre es ein Geschlechtsakt. Normale Männer sitzen da und stecken sich diese dicke Wurst in den Mund, als wäre es, was weiß ich, das ist doch wie, ich saug mir doch nicht das Fett von der Beefy, dann beiße ich auch da rein. Aber ich lutsch doch keine Beefy, als wäre es ein Eis. Es ist doch kein Magnum, es ist doch kein Calibo, es ist doch kein, weiß ich nicht. Ja, Steffen. Demnächst auf der Comicer.de. Basti isst eine Beefy. Nein, schlimmer. Basti lutscht eine Beefy. So richtig schön auszuzeln, wie so eine Weißwurst. Ja, aber wie soll das denn bei einer Beefy gehen? Bei einer Beefy ist doch alles fest. Bei einer Weißwurst kannst du wenigstens was zuzeln. Ja. Oh, das bringt mich übrigens zu was Tollem. Das ist eine neue Challenge, Beefy zuzeln. Am Anfang, ne? Also Steffen, bei mir sieht es noch aus untenrum wie eine Beefy, bei dir sieht es schon aus wie eine Weißwurst. Da muss man auch erstmal zuzeln. Ist mir gerade nur eingefallen, Entschuldigung. Sie hören mich nicht lachen. Aber das ist doch super. Man kann innerhalb von verschiedenen Würsten darstellen, wie sich der Penis verändert. Von Beefy zu Weißwurst. Jetzt krieg ich mal einen Scheiße hier. Okay, dein Platz 3, bitte. Waren das schon die ersten 3? Nee, wir machen eine Abwechslung. Du bist mit Platz 3 dran. Du hast aber schon 2 gesagt. Wo sind da was abwechselnd? Ich hab Rübenkraut und dicke Salami habe ich auf einem Platz. Ach oder so. Auch Rübenkraut mit dicker Salami. Ich muss meine 3 gleichzeitig nennen. Warum? Nee, du kannst eine nennen und dann komm, verstehst du das? Erst du Platz 3, dann ich Platz 2. Käse und Fleischkäse. Nein. Nee, okay, pass auf. Was ist das erste denn jetzt? Ich bin total überrascht. ist schwierig bei mir, weil. Ach, du meintest das nicht ernst? Stimmt, du hast es mir sogar geschickt. Jetzt weiß ich es wieder. Fleisch, Käse und Fleischkäse. Jetzt hast du aber auch echt spannend. Nee, aber tatsächlich ist es im Grunde Fleisch und Käse, weil Wurst und Käse. Also. Aber gehst du in den Supermarkt und sagst, ich hätte gern Fleisch und dann hätte ich gern Käse und dann hätte ich gern Fleischkäse. Genau so. So primitiv bist du. Für einen Disney-Fan hätte ich das nicht erwartet. Ich hätte sowas gesagt wie, haben sie Mickey Maus Wurst da und Donald Duck Wurst oder sowas? Keine Ahnung. Da gibt es ja leider nicht, sonst hätte ich die. Nee. Ja. Es gibt ja Gesichtswurst, ne? Kennst du? Ja, kenne ich. Magst du die? Das sieht so ähnlich aus wie dein Gesicht. Das haben mir schon andere gesagt. Das nehme ich als Kompliment. Ich bin auch so glänzend wie Gesichtswurst. Genauso speckig. So. nee, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mir meine Brote, die ich mit auf Arbeit nehme, immer nach demselben Muster belege, nämlich, und das ist jetzt wirklich wahr, also nicht wenig Abwechslung, Wurst und Käse zusammen auf eine Scheibe. Manchmal kommt dann halt gesalzene Butter darunter, also oder Margarine in dem Fall. Du Verrückter, du. Meistens zumindest. Ja. Und manchmal, und das ist dann die verrückte Ausnahme, Frischkäse. Risikoman. Na, Steffen, bis heute. Ich war heute abenteuerlich drauf. Morgen Frischkäse. Wir hatten noch Frischkäse. Bist du abenteuerlich drauf? Ja, ich habe heute Frischkäse auf meinem Brot, Kollege. Nee, das ist mir tatsächlich einfach nicht wichtig genug, um mir da einen Kopf drüber zu machen. Jetzt. Das ist Frühstück! Ja! Ja, okay. Aber. Also, okay. Hat sich bewährt. Für die Arbeitswoche kann ich dir. Kann ich dir zustimmen? Ich habe auch eine Brotbox-Anordnung. Ich nehme meistens 4 zusammengeklappte Brote, meistens Mehrkornbrot. Siehst du, ich nehme nur 3. Ich bin ja genügsam. Eins fürs Frühstück. Und dann hast du noch 3 Snickers dabei. Nein, 1 fürs Frühstück und 2 für die Mittagspause. Ja, Snickers, sag ich ja. Auf jeden Fall. Weißt du, ich stell mir gerade vor, wie du eine Brotbox mitbringst, in der es nur Snickers drin sind. Na, Steff, was hast du? Das möchtest du gern sehen. Ja, das möchte ich sehen. Wenn wir die nächste, der Komiker, die Videoaufnahme machen, werden wir mal sowas machen. Aber, ja. Ja, ich war dabei zu erklären, wie es bei mir aussieht. Und zwar 4 Brote, auf das eine kommt Gouda, 48% in Tri, was immer Tri heißt. Weißt du, was Fett in Tri heißt? Da steht immer I-Punkt, Tri-Punkt. Trocken irgendwas, keine Ahnung. Genau, Fett in Trocken. Trockenmasse. Fett in Trockenmasse, kann gut sein. Ja, kann gut sein. Egal, auf jeden Fall die Käse. Dann auf die andere kommt wahrscheinlich immer Salami. Auf die dritte kommt Nutella und weil ich ein crazy Kerl bin, entweder Camembert oder auch Käse. Und mit der Nutella zusammen. Nein, es kommt nicht alles auf ein Brot. Das sind die 4 Brote, die verschiedenen 4 Brotbeläge. Ach so, die Nutella, das Nutella-Brot, das wird natürlich extra in einen Frischhaltebeutel reingetan. Weil dasselbe Prinzip ist nämlich wie bei der Rübenkraut, ist nämlich wie bei der Käse und bei der Salami, beim Rübenkraut, dass es nämlich nachher alles nach Nutella schmeckt. Weil diese dumme richtig. Nutella überall hin will. Richtig. Ne? Scheißding, oder? Ist es dann, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, ist es dann auch wirklich Nutella oder hast du dann auch alternativ praktisch die günstigeren Varianten oder Nusspli oder irgendwie sowas? Ja, manchmal kacke ich auch einfach auf meine Stunde, sieht gleich aus. Nee, natürlich habe ich neben Nutella, das ja richtig gut schmeckt und lecker ist, Mann, Basti. Natürlich auch die günstigeren Sorten, die scheiße schmecken. Sehen Sie jetzt den neuen Porno One Basti One Stulle? Nee. One Basti One Stulle, sehr gut. nein, also wirklich ohne Scheiß. Sie, Basti also sich aus. Habe ich glaube ich sogar. Morgen Nussini gibt's doch glaube ich noch. Nusspli oder sowas und das ist auch, also ist auch okay. Es gibt ja. Also Nutella ist jetzt gar nicht so mein Favorite sogar. Aber wir reden auch viel zu viel um Nutella, weil ich habe noch mein Topping vergessen. Ich möchte ja noch ein vergessen. Ei essen. Nein. Ich habe noch 2 da, möchtest du eins haben? Ist mir egal, ob du noch 2 Eier da hast. Auf jeden Fall, ich habe als Topping noch einen Knoppers dabei. Aha, aber mir ja Snickers unterstellen, weißt du, glaubst du? Ja, du hast aber 16 Snickers in der Brotbox. Habe ich nicht. Und ich habe nur einen Knoppers, das Steffen macht die auf. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt auf die Snickers gekommen bist. Ich habe keine Snickers auf Brot. Es gibt natürlich neben Snickers, das sehr gut schmeckt, auch scheiß schmeckende Riegel, die können sich neben so nehmen. Boah, wir kriegen so viel Ärger mit der Markenrecht. Egal. Quatsch. Wir kommen gar nicht voran mit unseren Tops. Ich gehe auf Top 2 bei mir und bei mir ist Top 2... Ich habe keine Tops, von daher. Ja, du bist ja Käsefleisch und Käsefleisch hast du ja. Und Snickers. Ich habe den Namen vergessen, weil Schoketten ist nämlich die Schokolade. Ja, nee, das sind, weiß, was du meinst, das sind die SZ-Schnitten. SZ-Schnitten, dankeschön. Ah, bitte, der Name ich kenne mich ja aus. SZ-Schnitten gehören für mich auch auf ein Brötchen. Mhm. Natürlich auch mit Margarine. Gibt es in weißer Schokolade und in dunkler Schokolade. Schmeckt sehr, sehr gut. Gut, Steffen. Ja, da war ich sogar schon so verrückt und hab das auch schon mal gegessen. Ach, du verrückter Kerl, du. Neben deinen 16 Snickers noch ein SZ-Schnitt reingepackt. Bist so blöd, ne? Und bei mir natürlich auf Platz 1 aller Brotbeläge. Da gibt's aber auch kein Brötchen dazu. Also entweder kommt es auf ein Mehrkornbrötchen auf die Oberseite, wo die Körner drauf sind. Oder aber natürlich auf ein lecker Schwarzbrot. der Käse. Dabei ist natürlich Gouda Jung gemeint, da bin ich auch total wählerisch. So, haben wir jetzt das Thema abgehakt, dankeschön. Das Thema haben wir fast abgehakt, denn ich gebe noch ein Plädoyer, ich weiß, du guckst auf die Zeit. Es gibt noch ein Plädoyer für mir. In der Arbeitswoche haben wir unser Frühstück gleich. Aber am Wochenende, da gibt es das Mega-Frühstück. Wenn meine Freundin und ich frühstücken, ich wäre schon mal dabei, ja. Wenn meine Freundin und ich frühstücken, wir gehen nicht zum Bäcker, unser richtiges Frühstück hast du gar nicht mitbekommen, dann sind wir nämlich nackt. Nein, Spaß. Unser richtiges Frühstück. Wie legt sich deine Salami aufs Brot? Nee, ist klar. Nein, ich mache mir Spaghetti Bolognese auf den Bauch und dann geht die Party ab. Auf jeden Fall richtig lecker. Ja, ernsthaft, Steffen. Aber es gibt auch kein Gabel und Messer, weil das tut weh. Haben wir schon ausprobiert. Deswegen musste ich schon mal ins Krankenhaus, weil ich gesagt habe, ich habe mir Spaghetti Bolognese auf den Bauch getan und wir haben mit Besteck gegessen. Nee, wir haben auf jeden Fall, haben wir dann Rührei, ist richtig lecker Rührei mit extra Brötchen, haben ganz viele verschiedene Aufschnitte auf lecker Teller verteilt und dann gibt es auch drei Brötchen. Auf einen lecker Teller. Auf einen lecker Teller verteilt. Isst du die mit, ja? Das ist aber super. Sind bei uns Esspapierteller. Und wir richten uns das richtig nett an. Machst du das nicht bei dir zu Hause auch, dass du dich nett hinsetzt und frühstückst am Wochenende oder machst du das, bist du kein Frühstück? Nö, also ich mache das auch mal, aber das ist dann was Besonderes. Also das mache ich relativ selten, ja, weil es halt einfach was Besonderes bleibt. Aber Steffen, an jeder Tag, an dem du nicht arbeitest, kann besonders sein. Ja. Du musst den nur dazu machen. Das ist meine Abschlussfrage. Ich mache jetzt am Wochenende mal Rührei am Samstag. Wenn ich denn so zu Hause bin. Du machst das unemotional. Es ist nicht schön. Nee, die Emotionalität kommt ja dann beim Baked Beans backen. Baked Beans backen. Ja, gut. Super, dann sehe ich gerade, dass diesmal du gar nicht Bescheid weißt, sondern ich weiß nur Bescheid. Mhm. Denn euch ist ja schon aufgefallen. Ich erwarte das Schlimmste. Wir haben es ja schon öfters mal gehabt. Der Steffen ist ja wirklich, also das muss ich ihm lassen, der anerkannte Disney-Experte hier, jedenfalls in diesem Podcast-Gespräch. Na, immerhin. Immerhin, das ist eins von zweien. Und hier müsste ich ein bisschen Werbung für Steffen machen. Wer sich die Comic-Cookies-Episode, die sogenannte Cartoon-Cookies-Episode mal anhören möchte, sie ist ein bisschen anarchisch, aber darin wurde Steffen auch bewiesen, dass er auch sehr viel Ahnung hat von Disney. Es wurde ihm zum Beispiel untergejubelt, dass es Samson eine Ratte ist. Oder aber, dass bei Quackpack Quack der Bruchpilot öfters aufgetaucht ist. Und zudem wurde seine Theorie, dass Kit Wolkenflitzer Mowgli sein könnte, aufs Allerschärfste kritisiert. Wir wissen, er ist ein sehr provokanter Mensch, was Disney angehen kann. Da hat er so seine eigenen Vorstellungen. Und ich habe mir gedacht, heute stellen wir mal Disney-mäßig nicht was Neues vor. Wir stellen heute mal den Disney-Experten auf die Probe. Okay. Und dazu habe ich mir ein kleines Quiz besorgt im Internet. Oh Gott. Schön Internet. Und ich bin so gut vorbereitet. Ich sehe gerade, ich bin noch ganz am Ende von dem Quiz. Das heißt, ich muss jetzt mit sinnlosem Gebrabbel, während ich auf diese komische Galerie klicke. Ich glaube, ich muss mal das Licht anmachen wieder. Ja, gehe ich nämlich ganz nach hinten. Und Steffen, wie empfandest du deine Cartoon-Cookies-Episode, während ich hier gerade durchklicke? Anarchisch. Aber schön zusammen. Nicht anarchisch, aber nee, ja. Nein, war gut. War cool und du hast es ja selber gerade gesagt, da als es dann in die Richtung der Themen ging, wo ich mich auskannte, also Batman Animated oder auch Disney dann halt, ja. Da bin ich dann halt aufgeblüht. Vorher war es halt so ein bisschen so, okay, erzählt mir mal was Neues, ja, und weil über die neueren Cartoons weiß ich auch nicht so viel und selbst da konnte ich eine Disney-Serie unterbringen. Ja. Und vor allem, da muss man auch einfach sagen, bei Steffen hat man auch immer das Gefühl, wenn man neue Sachen anbringt, dass er auf jeden Fall zuhört. Manchmal habe ich gedacht so, ach, jetzt kommt die Serie, was ist das denn für ein Manga-Scheiß, was ist das denn für eine Anime, hoffentlich kommt jetzt mal bald mit Disney und wir kommen jetzt zu Disney, habe ich mir gedacht. So, gut. Steffen, das erste Zitat. Das Zitat möchte ich bitte einfach nur von dir wissen, aus welchem Film stammt es? Mhm. Wenn du schaffen solltest, von diesen, ich glaube es sind 10 Stück, die Hälfte zu erraten und dabei sind ein paar einfache dabei, darfst du nächste Woche wieder eine Disney-Serie vorstellen. Wenn du es nicht schaffst, darf Basti nächste Woche mal eine Disney-Serie vorstellen. Oh, cool. Das ist der Einsatz. Schöner Einsatz. Ich lebe in einer Welt voller Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Aus welchem Disney-Film stammt dieses Zitat? Zeichentrickfilm, ja. Zeichentrickfilm, ja. Mhm. Das darf ich verraten. Mhm. Es handelt sich bei allen Sachen um einen Zeichentrickfilm in dem Fall. Ich lese nochmal vor. Ja. Ich lebe in einer Welt voller Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. In 5, 4. Ich sage jetzt einfach mal Bernhard 3. und Bianca. Leider war es nicht Bernhard und Bianca, es war Cinderella. Okay. Aber ging ja schon mal gut in die Richtung, muss ich ja doch einfach mal zusagen. Also, wir gehen wieder in das nächste. Rauben, so ein böses Wort. Sind wir Räuber? Nein, wir borgen nur von denen, die zu viel besitzen. Das klingt, aus welchem mir, Film stimmt das? Das klingt mir sehr nach Robin Hood. Das ist korrekt, aus Robin Hood. Sehr gut, Steffen. Das nächste Zitat macht ein bisschen nachdenklich. Lieber um Gnade flehen, als um Erlaubnis bitten. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Hm. Welcher Disney-Film? Mulan. Leider nicht, es ist in dem Fall Der Glöckner von Notre Dame. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich dachte mir schon, dass das eher so der Klassiker ist, den du nicht kennst. Das nächste. Erwachsen werden ist so eine barbarische Angelegenheit voller Unannehmlichkeiten. Aus welchem Film stammt das? Das klingt ja nach Peter Pan. Das ist korrekt. Das war jetzt der zweite Punkt, ne? Ich habe gerade falsch aufgeschrieben, glaube ich. Ein wahrer Held wird nicht an der Größe seiner Kraft gemessen, sondern an der Kraft seines Herzens. Herkules? Das ist korrekt, Steffen. Hoffentlich googelst du das nicht nebenher. Nein, nein. Das nächste, das denke ich auch, dass du das kennst und damit erreichst du eigentlich auch schon gleich die Marke, um selber eine Disney-Serie vorzustellen. Ich weiß sogar, wie es ausgesprochen wird. Gefahr? Ich habe keine Angst vor Gefahr. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Oh Gott, wo war das denn her? Ja, das wusste ich sogar, ohne es zu sehen, weil das ist ein richtig schönes Zitat. Ich kenn's, ja, ja. Aber aus welchem Film war das? Oh Mann. Gefahr, ich lach dir ins Gesicht. Mensch, was war das denn? In 5, 4, Scheiße. 3, ich kenn's, 2, ich weiß gerade nicht, warum. 1, sag. Jetzt. Weißt du es nicht? Nee. Es ist König der Löwen. Ja, na klar. Und zwar sagt das Simba, der sagt diesen ganzen Satz und zum Schluss lacht er doch so bescheuert. Richtig, so, ach scheiße. Mein, ich glaube, es war ein Friedhof, ja, ich oder? Weiß, ich habe den Satz auch 100.000 Mal gehört und ich musste auch an König der Löwen denken, aber ich dachte, nee, das passt irgendwie nicht, aber doch, ja, doch, ja. Okay. Gut. Die Welt der Menschen ist kaputt. Das war's? Die Welt der Menschen ist kaputt. Die Welt der Menschen ist kaputt. Aus welchem Disney-Film stammt dieses Zitat? Bernhard und Bianca. Du mit deinem Bernhard und Bianca. Leider falsch. Es ist Ariel, die Meerjungfrau. Ah. Verdammt. Ich denke mal, es war Triton, könnte es gewesen sein, oder? Ja. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Gut. Damit ich darfst merke, du eine. Aber du hast ja auch mörderisch schwere Zitate rausgesucht. Ja, ich dachte, du machst ja so ein Quiz mit mir. So ein Wissensquiz. Aber nee, das, mit Zitaten, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber Steffen, beim nächsten Zitat muss ich eine Sache kürzen. Also es sind noch zwei Stück. Ach. Weil beim nächsten, das nächste, danach das nächste weißt du definitiv und deswegen muss ich dir jetzt auch ein bisschen schwerer machen. Ich lese vor. Es gibt keinen Ort wie keinen anderen auf der Welt. Es heißt, um dort zu überleben, muss man verrückt sein. Wie der Piep. Ich muss das leider piepen, sonst weißt du es sofort. Ja, Alice im Wunderland. Das ist korrekt. Sehr gut. Man ist nie zu alt, um jung zu sein. Aus welchem Disney-Film stammt das? Man ist nie zu alt, um jung zu sein. Ich würde jetzt sagen oben, aber... Oben? Oben von Pixar? Leider nein. Es ist Schneewittchen und die 7 Zwerge. Ach ja. Und eigentlich müsste ich mir jetzt noch versuchen, aus diesem... Ich finde das einfach zu einfach, das nächste. Jetzt muss ich mir ein anderes Zitat aus diesem Film raussuchen. Das geht aber schnell. Das heißt, ich überbrücke kurz diese strategische Pause. Weil das, wenn ich dir das vorgelesen hätte, hättest du einfach nur gelacht. Und ich. Hörst du mich gefahren? Nein. Ich lese das hier vor, weil das klingt für mich so, als würdest du nicht direkt drauf kommen. Hm. Mach's mir doch einfach. Haha, der hat ja Beine wie ein Storch, sie hat. ob er auch klappern kann und kleine Kinder bringt. Ich lese nochmal vor. Die erste Stimme sagt, haha, der hat ja Beine wie ein Storch, sie hat. Die zweite Stimme sagt, ob er auch klappern kann und kleine Kinder bringt. Auch das kommt mir wieder bekannt vor, aber ich sage jetzt einfach mal Dumbo. Schade. Schade, schade. Ich lese hier das Originalzitat vor aus dem anderen Ding, wo ich das vorgelesen habe. Das andere Zitat wäre gewesen, probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja, okay. Das wäre zu einfach gewesen, oder? Siehst du ja auch so. Ja, ja. Aber ich mach's folgendermaßen, weil du dich ja eigentlich relativ gut geschlagen hast, nächsten Monat, dürfen wir beide eine Disney-Serie vorstellen. Auch ich mal. Beide? Ui. Da setze ich einen Redeanteil von 10% Steffen und 90% Basti voraus. Das wird doch mal eine schöne Disney-Besprechung. Ja. Und bei dir wird es um Goofy gehen. Ha! So, nein. Machen wir so. Nächstes Mal. Nehme ich mir bis zum Schluss auf, dieser Serie. Das dachte ich mir. Bis zum Schluss dieser ganzen Podcast-Sache. Nee, ja, aber bis zum Schluss. Wir kommen auch langsam fast zum Ende, Steffen. Und da du ja der Moderator bist, gebe ich an dich zurück. Ja, damit kommen wir zum Ende, lieber Basti. Und was machen wir am Ende immer? Wir empfehlen uns rum. Ja. Ich bin der Basti und mache Etage 13. Yeah. Wir empfehlen uns rum. Ja. Also ich trinke gerne Stroh rum. Und du? Ich gehe mal gern um die Ecke rum. Okay, gut. Podcast-Empfehlungen machen wir immer am Ende. Ja. Yes, und yes. Was ich empfehlen möchte, oder möchte, nee, ich lasse dir den Vortritt. Ja, ich glaube, weil deins ist wirklich zum Wegratzen. Verrat doch nicht alles. Keine Sorge, so viele Hinweise waren das noch gar nicht. Ich mach's kurz. Nö. Ich möchte einen schönen Podcast vorstellen. Der ist auch relativ kurz gehalten, kommt einmal die Woche raus und es geht um das Thema Spiele, Brettspiele. Nicht um irgendwelche Games, sondern wirklich richtige Brettspiele. Mhm. Die spielen auch jedes Mal. Der Podcast heißt Spiele-Podcast. Hab ich und. Schon gemacht. Da treffen sich mehrere Menschen und spielen das. Da gibt es auch dann ein Video immer dazu. Und die besprechen diese Besprechung nachher. Gibt es dann auch noch in Podcast-Form. Da wird dann auch, werden dann so neue Spiele vorgestellt, die ich mir auch dann immer gerne anhöre und manchmal auch deswegen bestimmte Sachen kaufe. Der Spiele-Podcast auf spielepodcast.de. Kurze Zusammenfassung, sehr gut anhören für alle Spielefans. Meine Empfehlung. Gut, und meine Empfehlung ist der Einschlafen-Podcast. Tatsächlich einer der Podcasts, die ich jetzt am längsten höre. Gute Nacht, Basti. Und tatsächlich einer der Podcasts, die ich jetzt am längsten höre mit. Und der wird gemacht von Tobi Bayer. Also Tobi Bayer ist der Sprecher. Und er wird dabei unterstützt von verschiedenen Personen. Also es gibt Leute, die seine Shownotes aufschreiben, das heißt also die Themen, die er abhandelt in einem Einschlafen-Podcast. Und es gibt dann auch noch Leute, die ihm die Episoden oder eine junge Dame, die ihm die Episodenbilder gestaltet und so weiter und so fort. Also er bezeichnet es ganz gern mittlerweile selbst als ein ganzes Team, was hinter dem Podcast steckt. Aber er hat selbst so eine beruhigende und ruhige Stimme, dass man wirklich dabei einschlafen kann. Und okay. Das Konzept dahinter ist also, für Leute mit Schlafstörungen, hört euch Podcasts zum Einschlafen an und am besten welche, die halt dann auch das vermitteln. Also jetzt keine Podcasts zum Beispiel, die dann halt den Breedstorm aufwecken zum Beispiel oder so. Ja. Und das sogenannte Breedstormometer, genau. Haben wir erfunden. Ja. Wann fängt man an, wach zu werden? Genau. Und im Grunde ist einer dieser Episoden jeweils unterteilt in drei Teile. Das heißt, er erzählt immer erstmal irgendwas aus seinem alltäglichen Leben, was er jetzt gerade so erlebt hat. Sehr oft über Fußball, über St. Pauli, weil da ist er Fan. Und das würde jetzt Leute wie dich jetzt schon zum Einschlafen bringen. Ich habe auch gerade kurz abgeschaltet. Ja, genau. Und oder halt auch alles mögliche andere. Und aber das ist halt immer sehr beruhigend und sehr ruhig. Dann liest er ein kurzes Gedicht vor von der Rilke der Woche, nennt das immer, also vom Herrn Rilke. Rainer Maria. Ja, richtig. Und hat der Wein aufgepasst, der Basti. Und Und der dritte Teil ist dann meistens irgendwas Vorgelesenes, etwas Längeres, also was nicht läuft. Also irgendwie, ja, ganz halt, bei mir ist heute auch ein Schlafen-Podcast. Also irgendwie die Elfenmärchen von den Gebrüdern Grimm oder irgendwas noch Einschläfenderes. Ja. Und ich höre mir den Podcast aber zum Beispiel nicht zum Einschlafen an, sondern mich interessiert es eher, was er da so erzählt. Kannst also nicht einschlafen, Ziel verfehlt. Nee, das heißt, ich habe es nicht probiert. Also ich habe den sogar auch schon mal zum Einschlafen gehört. Aber ja, nee, also ich höre mir den komm, auch so Steffen, ganz gern an. Jetzt hör mal auf zu reden, lass mal schlafen jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Also ich empfehle den Einschlafen-Podcast für alle mit Schlafstörungen wie dem Basti. Und ja, das war's von mir. Können wir jetzt schlafen? Ja, wir können jetzt schlafen. Gute Nacht, Steffen. Hab dich lieb. Oh Gott. Einmal mit Profis. Unwieder war es nix. Gut. Meine Damen und Herren, das war die dritte Episode der Etage 13. Der 13. Nicht so laut. Etage. Und das Zimmermädchen muss gleich den Sackkarren holen, damit sie den Basti hier noch rausbefördert, weil wir sind eigentlich schon über unsere Stunde, die wir hier uns eingemietet haben. Ja. Haben wir sonst noch was Neues? Ach ja, guckt immer mal auf unseren Blog, auf unsere Seite vorbei. Vielleicht gibt es ja da auch mal irgendwie wieder was Neues. Und ja. Genau. Blog. Basti, magst du dich noch verabschieden? Basti. Tschüss, Steffen. Verabschieden tschö, Leute. So richtig? Tschüss. Okay. Also macht's gut, liebe Hörer. Wir hören uns nächsten Monat wieder in der Etage 13. Mit einem hoffentlich sehr ausgeruhten Basti. Tschüss. Tschö. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Schmeiß die Tüte weg. Sündigt. Da kannst du mal zwischendurch essen, damit ich überhaupt mal was sagen kann. Kekse. So. Okay. Ich bin dir hörig. Ruf mich an. Oder wenigstens zurück. So, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start. Start. Du hast das Prinzip immer noch nicht raus. Wir haben das jetzt schon wie oft gemacht. Ich mache 10. Bis 5 und dann Start. Also nochmal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unfair. Oh. So, also ich habe ungefähr 40 Minuten für Outtakes. Ja. Soll ich dir nochmal den Weight Watchers-Süchtigen vormachen? Okay, nee, jetzt ernsthaft, wir können anfangen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, Start. So, ich hoffe, das reicht. Achso, ich fange ja an heute. Hallöchen. Psst, Ruhe jetzt. Hallo, hier sind wir bei den Comic-Cookies. Scheiße. Die Begrüßungsfirma. Oh, schön, diese gedämpfte Haltung, meine Comic-Cookies. Hallo, wir sind hier bei den Comic-Cookies. Bietsam schlägt mich, wenn ich zu laut werde. Nein. Ja. Da sind wir wieder in unserer Etage 13. In der dritten Episode. Hi, Basti. Hallo Steffen, schön, dass du uns, dass du heute mal das Ruder in die Hand nimmst, aber ich muss es dir auch ganz kurz schon wieder entreißen. Wie immer. ich habe mir gedacht, wir stellen uns immer so langweilig vor. Wieso hältst du denn jetzt ein Blatt vor mein Gesicht? Plattform? Ja, ich ist doch für den Podcast egal. Ach so. Also, ich habe auf jeden Fall mir gedacht, wir werden uns jetzt mal ein bisschen... Nee, wir können nicht so weitermachen. Merke ich gerade, weil ich höre mich dauernd selber. Mit Verzug. Bist du das oder bin ich das? Das weiß ich nicht. Sollen wir nochmal anfangen? Ja, warte mal. Ich höre mich wirklich immer mit Nachhall und ich weiß nicht warum, woher das kommt. Was hast du denn da eingestellt? Okay, ich muss die Aufnahme, glaube ich, kurz abbrechen. Ich weiß nicht, was da los ist.